Lektion 6, Text 3. Frühling in Florenz. Und ich freue mich schon auf den Sommer. Da fahre ich nach Portugal. Toll, und wohin? Nach Faro, an die Algarve. Das ist sicher schön. Fliegst du? Ich weiß noch nicht. Mit dem Auto, das dauert halt sehr lange. Fliegen ist sicher am bequemsten, aber auch am teuersten. Ich habe halt nur 2 Wochen Urlaub im Sommer. Im Winter fahre ich ja nochmal weg in die Alpen zum Skifahren. Wieder nach Italien? Da warst du doch gerade. Nein, in die Schweiz, nach St. Moritz. Dort ist es im Winter am schönsten. Nach Italien fahre ich wieder im nächsten Frühling. Da fahre ich in die Toskana. Frühling in Florenz, das ist fantastisch. Ach Anna, du hast es gut. Du machst wohl immer Urlaub. Und im Herbst? Wohin fährst du im Herbst? Da fahre ich nur eine Woche an die Ostsee, nach Kiel. Da besuche ich meine Freundin Beate. Und du? Wohin fährst du? Dein Freund aus den USA kommt doch zu Besuch.